Ja, dann kommen wir zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Und zwar ist hier Kai Köhler. Kai Köhler ist Literaturwissenschaftler und Publizist. Er beschäftigt sich vor allem mit DDR-Literatur, germanistischer Fachgeschichte und auch dem Verhältnis von Literatur und Musik. Heute wird er zu uns sprechen über das widersprüchliche Verhältnis von Realismus und Dramenform. Ich freue mich sehr, ich grüße Sie ganz herzlich und danke, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ich hoffe, dass ich der Freude gerecht werde. Mein Vortragstitel verbindet zwei Begriffe, die bereits Peter Hacks aufeinander bezogen, und zwar im Vorwort zu seiner Essaysammlung Bestimmungen, in der er Technik und Inhalt verschiedener Gattungen darlegte. Dort heißt es, die Gattungsfrage fällt zusammen mit der Realismusfrage. Und genauer, sobald der Künstler die Welt mittels der Gattungen ergreift, hat er sie schon in einem Teilbereich, der für das Ganze steht, und er hat sich schon für ein Publikum aufgearbeitet, das, obgleich klassen- und bildungsmäßig ein besonderes, für die Geschichte steht, die zur Vernunft kommen soll. Für jeden Teilbereich gibt es ein passendes Werkzeug. Oder wie er es denn kurz formuliert, die Mache ist hier ja die Sache. Was Hacks in diesem Vorwort zunächst dekretiert und dem er in den folgenden Texten der Sammlung anhand einiger, wie er schreibt, bescheidener Gattungen nachgeht, wie Libretto, Bühnenmärchen für Kinder, Pornografie, das soll hier anhand der großen Gattung Drama deutlich werden. Dem hat sich Hacks im bei Lebzeiten veröffentlichten Werk entzogen. In den Akademiegesprächen gibt es allerdings, wir haben es heute Nachmittag schon gehört, etliche Bemerkungen dazu. Der von Hacks genannte Grund, weshalb er gerade über das Drama nicht geschrieben hat, wirkt paradox. Zitat, über die Gattung Drama hat er, nämlich der Verfasser, nicht nachgedacht, denn sie ist ihm zu schwierig, denn von ihr versteht er zu viel. Das nehme ich kurzzeitig als Legitimation, denn ich gehöre nicht zu den wenigen Menschen in der Geschichte, die von der Gattung Drama zu viel verstehen. Die Begriffe Realismus und Dramenform, die sich in meinem Vortragstitel finden, gilt es beide zu erklären. Was ich unter Realismus im Theater verstehe, das wurde in den vergangenen anderthalb Tagen schon mehrfach ähnlich dargelegt. Realismus ist nicht der Versuch, möglichst viel Wirklichkeit möglichst unvermittelt auf die Bühne zu bringen. Dieser Versuch ist nicht nur deshalb zum Scheitern verurteilt, weil Wirklichkeit auf der Bühne immer schon vermittelt ist und daher dies vermittelte ästhetische Praxis ist und ästhetisch zu reflektieren wäre. Dies hat der historische Naturalismus immerhin geleistet, die gegenwärtigen Naturalisten leisten es zuweilen. Hauptproblem ist vielmehr, dass das Einzelne, das nicht in einen Zusammenhang gestellt wird, nichts aussagt. Realismus stellt diesen Zusammenhang bewusst her. Ich betone bewusst, denn noch der entschlossenste postmoderne Theaterautor oder Regisseur wählt unter den zahlreichen Phänomenen dieser Welt einige wenige aus und ordnet sie zeitlich an. Man kann also nicht wählen, ob es einen Zusammenhang gibt, sondern nur, ob man diesen Zusammenhang durchdenkt. Sinnvoll ist die Forderung des Durchdenkens nur unter zwei Prämissen, die ich hier setze und nur andeutungsweise begründen kann. Nämlich erstens, dass es eine Totalität gibt, die wir zumindest zum Teil zu erkennen vermögen, und damit verbunden zweitens, dass es Zusammenhänge von Ursache und Wirkung gibt, die wir ebenfalls erkennen und praktisch nutzbar machen können. Die angedeutete Begründung ist, dass wir alles dies tagtäglich zu tun nötig halten und dies insgesamt erfolgreich tun. Wir beziehen wahrgenommene Einzelheiten auf ein Ganzes und können nur darum praktisch mit den Einzelheiten wie mit dem Ganzen umgehen. Wir alle sind in der Praxis des Alltags notwendig Realisten. Nur im Lichte neuerer Philosophien vergessen manche dies in der Kunst und meinen, dass das Ganze nicht existiere oder dass es einem solchen Maße unerschließbar sei, dass der Versuch nicht lohne. Der zweite Begriff ist der der Dramenform. Dieses Wort ist nicht in dem Sinne gebraucht, dass überhaupt irgendeine Form vorliegt. Das ist stets der Fall, egal in welchem Maße bewusst die Form erarbeitet wurde. Vielmehr geht es um durch Regeln bestimmte Gattungen oder Genres, wie sie von der Poetik des Aristoteles über die Theaterdebatten von früher Neuzeit und Aufklärung, über Gustav Freytags Technik des Dramas bis hin zu den Maßgaben der Kunst und in den Akademiegesprächen von Hacks entwickelt wurden. Durch Regeln bestimmt meint nicht, dass es einen unveränderlichen Aufbau gäbe, wie er von Heftchenverlagen für Fließbandautoren, von Arzt und sonstigen Liebesromanen verlangt wird. Die Regeln ermöglichen eine variierte Entwicklung innerhalb bestimmter Vorgaben, wobei auf lange Sicht die Variationen die Vorgaben zu modifizieren vermögen. Man muss kein engagierter Beobachter des gegenwärtigen Bühnengeschehens sein, um wenigstens dies eine zu wissen, dass solche dramatischen Genres in der Gegenwart wenig Vertrauen genießen. Das betrifft auf der einen Seite die aktuelle Produktion, in der diese Genres kaum mehr und wenn dann höchstens zitathaft vorkommen. Gleiches gilt auf der anderen Seite für die Inszenierungspraxis, wo sogar dann, wenn mal statt eines Romans ein Drama aufgeführt wird, das Drama wirkt, als wäre es ein Roman. Es gibt Gründe für dieses Misstrauen gegenüber tradierten Genres. Einer der Gründe ist der brechtsche Verdacht gegen die aristotelische Poetik, dass deren Identifikations- und Suspense-Technik zur bloßen Identifikation mit dem Helden führe und als Folge einer Gefühligkeit der Blick aufs Ganze und die Zusammenhänge des Ganzen verborgen würde und dass mithin der Realismus verloren gehe. Noch in Bernd Stegemanns Lob des Realismus, wo er Realismus durchaus ähnlich definiert wird wie hier bei mir, gibt es eine Abgrenzung vom, wie Stegemann schreibt, Commercial Realism, als könne man nicht auch Hollywood-Filme daraufhin befragen, ob sie einen Blick auf die Totalität erlauben und wenn ja, welchen oder wenn ja, welche Grenzen es damit gibt. Ich finde den Begriff Commercial Realism ein bisschen unglücklich gewählt, weil er suggeriert, dass da, wo das Kommerzielle ist, die Begrenzung ist und da, wo der Mäzen, der Staat eingreift, fast automatisch, dass der größere Realismus auftrete. Das glaube ich nicht. Ich denke vielmehr, dass bei einem solch kapitalintensiven Unternehmen wie Hollywood-Film etwa notwendigerweise bestimmte Widersprüche der Realität aufgegriffen werden. Das Publikum soll ja reingehen und auch dafür zahlen. Und dass sie aber fast notwendigerweise am Ende durch irgendeinen Trick wieder zum Verschwinden gebracht werden. Aber immerhin waren sie zwischendurch mal bewusst. Halten wir immerhin fest, die Mehrzahl der Regeldramaturgien von Aristoteles bis zu Freytag und weniger systematisiert bis hin zu Hacks stellt sich auch die Frage, wie das Interesse des Publikums wachzuhalten geht und eben diese Frage gerät unter Verdacht. Man zeigt dann lieber etwas, was spannungslos ist oder was statt durch eine Dramaturgie die Spannung durch einzelne sinnlich wirkende Elemente oder direkt durch den Inhalt gewinnt. Ein zweiter Grund für das Misstrauen liegt in der Mechanik der Produktion. Tatsächlich hat Gustav Freytag seine Technik des Dramas angesichts einer Fülle von Dramen verfasst, die aus seiner Sicht mangelhaft gebaut sind. Und tatsächlich kann, wer das Buch aufmerksam gelesen hat, seine Ideen wirksamer anordnen, was viele auch getan haben, nur werden leider dadurch die Ideen nicht unbedingt besser. Auf einer ersten polemischen Ebene ließ sie sich darauf antworten, dass es mittlerweile der postdramatischen Produktion auch nicht besser ergeht. Einer Mechanik der Regeltreue folgte eine Mechanik des Regelverstoßes. Der Einsatz der Verfremdung durch Video durfte mittlerweile ähnlich automatisiert sein wie früher der Heldenmonolog. Und entsprechend ist der erhellende Einsatz der Videotechnik heute ebenso selten wie früher der gute Heldenmonolog es war. Beides gibt bzw. gab es, doch das Kunstgewerbe überwog und überwiegt. Gut angewandte Regelpoetik, ich sagte es schon, bedeutete nie ein starres Befolgen unveränderlicher Grundsätze um ihrer selbst willen, sondern eine systematisierte Sammlung künstlerischer Erfahrungen. Sie waren von Aristoteles an für die Praxis gedacht und erleichterten die Praxis in vielfacher Hinsicht. Sie erleichterten dem Dramenautor seine Arbeit, insofern sie ihm durch Erfahrung bewährte Muster bereitstellte. In jedem anderen Beruf als dem des Künstlers würde die Forderung, man solle technisch bei Null anfangen und etwas ganz Neues erfinden, lediglich Gelächter hervorrufen. Tradierte Dramenformen sind Speicher bereits geleisteter menschlicher Arbeit und ermöglichen die Weiterarbeit. Das gleiche Muster kommt dann den Aufführenden zugute, die ebenfalls auf Erfahrungen zurückgreifen können. Das Publikum schließlich hat eine Orientierungshilfe. Es kennt das Muster und darum erkennt es die Abweichungen. Etablierte Formen helfen dabei, die Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Resultat dabei ist jedenfalls im besten Fall eine Kennerschaft, die das Detail im Zusammenhang wahrzunehmen vermag. Verteidiger offener Formen mögen einwenden, dass im schlechteren Fall, und der sicherlich häufig, ein dumpfer Konservatismus das Ergebnis ist. Doch dumpfe Verteidigung des Bestands findet man inzwischen auch im Bereich der Postdramatik. Also die Wut, mit der Stegemanns Bücher aufgenommen werden, ist ein gutes Indiz dafür. Die erwähnten praktischen Vorteile der Regelpoetik sagen aber noch wenig über deren Bezug zum Realismus aus. Sicher waren Kämpfe um theatrale Regeln und um Traditionsbezüge immer auch Kämpfe darum, wie das Theater in der Realität bestehen sollte und in welcher Realität. Zuweilen fragt es sich sogar, ob der Kampf um die Poetik geführt wurde oder ob die Poetik Anlass war, mittels der Poetik einen Kampf um die Realität zu führen. Offensichtlich ist auch, dass der Inhalt von Regeln nicht ohne soziale Festlegungen denkbar ist. Nehmen wir die bekannte Ständeklausel, also Tragödie als hohe Gattung, am besten mit einem Fürstenpersonal. Und hier stelle ich als Beispiel Gustav Freitags Argumentation vor, die ärmeren Bevölkerungsgruppen zumindest als Hauptpersonen des ernsten Dramas nicht zuzulassen. Freitags Begründung kommt zunächst nicht sozial oder politisch, sondern dramentechnisch daher. Er geht aus von der, Zitat, gemeingültigen Empfindung des Zuschauers, die der sich nicht klassenspezifisch denkt. Der tragische Held müsse einen Kampf führen, der nach dem Empfinden der Zuschauer einen großen Inhalt habe. Zitat, Wichtigkeit und Größe. Diese könnten aber nur vermittelt werden, wenn der Held die Fähigkeit besitzt, sein Inneres in großartiger Weise mit einer gewissen Reichlichkeit der Worte auszudrücken. Zumal in der Neuzeit mit ihren gesteigerten Ansprüchen sei dem Helden, Zitat, ein gewisses Maß an seiner Zeitbildung unentbehrlich. Denn nur dadurch erhält er die innere Freiheit, deshalb sind solche Klassen der Gesellschaft, welche bis in unsere Zeit unter dem Zwang epischer Verhältnisse stehen, deren Leben vorzugsweise durch die Gewohnheiten ihres Kreises gerichtet wird, welche noch unter dem Druck solcher Zustände dahinsiechen, die der Hörer übersieht und als ein Unrecht verurteilt, solche endlich, welche nicht vorzugsweise befähigt sind, Empfindungen und Gedanken schöpferisch in Rede umzusetzen, zu Helden des Dramas nicht gut verwendbar, so kräftig auch in diesen Naturen die Leidenschaft arbeite, wie naturwüchsig stark ihr Gefühl in einzelnen Stunden hervorbreche. Also es findet sich hier der Gedanke sozialer Fürsorge. Freitag will durchaus, dass die soziale Lage dieser Gruppen gebessert werde. Es schildert sich ein naturalistisches Einsprengsel. Also auf der Bühne soll der Personal so sprechen, wie man es nach der außertheatralen Realität auch erwarten würde, dass es spricht. Realistisch im oben skizzierten Sinne ist das Insistieren auf Wichtigkeit und Größe im Sinne einer Totalität. Der Realitätsbezug der Ständeklausel ist offensichtlich und in dieser einen Hinsicht in Gustav Freitags Fassung auch der Realismusbezug. Unabhängig davon, wie wir jetzt die Argumentation inhaltlich werten, ob wir ihr folgen oder nicht, ich glaube, wir würden ihr inhaltlich so nicht folgen wollen. Bis hier war es für mich einfach. Ich habe gezeigt, dass Genres Produktion und Rezeption erleichtern, weil sie ihrerseits Praxis und damit menschliche Arbeit gespeichert haben. Ich habe auch gezeigt, wie die Diskussionen um poetische Regeln mit denen über Realität verbunden sind. Was ich bisher nicht gezeigt habe und was auch viel schwieriger zu zeigen geht, das ist, wie Dramenformen selbst realistisch sind. Das versuche ich nun anhand zweier Beispiele zu klären. Das ist dann der Hauptteil des Vortrags, eines Lustspiels und eines Trauerspiels. Das Lustspiel, Fafner, die Biesermaus von Peter Hacks, wir haben heute Nachmittag schon mal erwähnt gehabt, entstand 1991. Es nimmt auf Muster der Boulevardkomödie Bezug. Gleichzeitig klingt die Bezeichnung Lustspiel bewusst altertümelnd und nach 19., wenn nicht nach 18. Jahrhundert. Dies verweist schon darauf, dass das Genre in der Anverwandlung parodiert wird. Mit dem ersten Beispiel mache ich es mir, nicht so einfach wie mit diesem ersten versprochen. Eine Parodie liegt freilich nicht in dem Sinne vor, dass sich Hacks über das alte Lustspiel lustig machen würde, sondern so, dass er das vom Vorgänger erarbeitete aufgreift und weiterentwickelt. Zum Stück selbst. Die Vorgeschichte wird dramaturgisch geradezu demonstrativ rotzig, nicht im Spiel entwickelt, sondern in einem 3 Seiten langen Prosaprolog erzählt. Das bringt Folgendes. Der Admiral von Knorring zeugte mit seiner Frau und mit deren Gesellschafterin innerhalb eines Monats je einen Sohn. In lesbischer Harmonie verließen ihn die beiden Frauen unter Zurücklassung der beiden Kinder. Der standesbewusste Vater versucht nun bis zu seinem Tod im Jahr 1929 verzweifelt herauszufinden, welches der beiden Kinder standesgemäß gezeugt ist und der eigentliche Erbe sein soll, und findet dann immer neue Indizien für den einen oder für den anderen, und entsprechend ändert er alle paar Wochen oder Monate das Testament. Die Brüder hingegen verstehen sich sehr gut und einigten sich schon vor dem Tod des Alten darauf, das Erbe gleichmäßig zu teilen. Gero Lorch, den Nachnamen hat er von seiner Pflegemutter, erhielt dementsprechend eine Villa am Kaiserinnenkanal, Tuwe Wesselbrunner bekam die Stadtvilla. Soweit so gut, beide haben was gekriegt. In den beiden Namen Lorch und Wesselbrunner klingen Ost und West an. Das ist sozusagen der einzige direkte Hinweis auf die Entstehungsrealität von 1991 und einer der Gründe deswegen, weshalb dieses Stück als Ost-West-Wiedervereinigungsanschlussstück gelesen wurde, was sonst nirgends explizit drinsteht, dass es darum gehen soll. Und tatsächlich tritt in der Handlungsgegenwart Wesselbrunner als derjenige auf, der 60 Jahre nach der friedlichen Aufteilung auf Knorrichs letztem Testament besteht und Ansprüche auch auf die Villa am Kanal erhebt. Und da beginnt erst die eigentliche Handlung. Die Villa wird vom aktuellen Lorch bewohnt, in schwuler Lebensgemeinschaft mit dem Busfahrer Kasprick, der von der Villa aus insbesondere den Blick auf muskulöse polnische Kanalschiffer genießt. Die Idylle der beiden wird also von Wesselbrunner bedroht. Beide Parteien kämpfen ums Überleben. Wesselbrunner ist überschuldet und wird gerade von seiner Bank aus seiner Stadtvilla vertrieben. Kasprick und Lorch nutzen den Kostümfundus, der gerade für eine geplante Aufführung von Richard Wagners Siegfried im Haus vorhanden ist, in den verschiedensten Verkleidungen als Brünnhild, Wotan, Erda, Mime, Alberich treten sie in verschiedenen Rollen wie Grundstücksmakler, Schädlingsbekämpfungslieferer, Anwalt auf und suggerieren dabei, scheinbar wider Willen, dass die Renovierungskosten der Kanalvilla ihren Wert weit übersteigen. Das Grundstück jedoch wird, so diese Inszenierung, von einer riesenhaften Bisonmaus unterwühlt, die Kasprick im Kostüm von Wagners Riesen Fafner spielt. Also das Fafner, der in der Oper Siegfried in Drachenverkleidung auftritt. Das Kostümspiel gelingt, schließlich ist Wesselbrunner überzeugt, es mit einem unbesiegbaren Untier zu tun zu haben, das alles zerlangt, auch die Nachbargrundstücke in Seenlandschaften verwandeln wird und ihn mit unabsehbaren Schwanzersatzansprüchen belasten wird. Also verzichtet Wesselbrunner auf den Besitz, von dem er glaubt, dass er ihm nur schaden wird. Lorch nimmt dieses Wort als das Wort eines Ehrenmannes, so wie die Halbgeschwister 60 Jahre zuvor, und wird dann aber enttäuscht. Als er die Inszenierung aufdeckt, honoriert Wesselbrunner nicht diese Ehrlichkeit, sondern besteht wieder auf dem letzten Testament des Admirals. Er würde damit Lorch und Kasprick aus dem Haus vertreiben, hätten nicht Kasprick auf dem Dachboden noch ein allerletztes Testament aufgespürt, das die Erbordnung umkehrt. Nun ist es Wesselbrunner, der bitten muss, zumal seine Frau und ihr Sohn, der brave Friedrich, nach der von der Bank angeordneten Zwangsräumung bereits auf dem Weg Richtung Kanal sind. Mit dem Knaben Friedrich, für den anfangs bereits Kasprick Interesse zeigte, kauften die Wesselbrunners ihre neue Heimstatt. Wobei allerdings Lorch als Besitzer seine Autorität gegenüber dem Geliebten durchsetzt. Kasprick hat den Mund zu halten und Lorch dekretiert: Wenn der Knabe Friedrich ein stiller und geduldiger Knabe ist, werde ich dem Knaben Friedrich erlauben, die Ruhestunden bei mir in meinem Bett zu verbringen. Der kleine Friedrich Wesselbrunner schläft bei mir. Man geht also nicht fehl, wie gesagt, wenn man das Stück im Hinblick auf die zeitgenössische Aktualität betrachtet. West will Ost vertreiben. Die Sympathien sind zunächst auf Seiten von Lorch und Kasprick und ihrer angenehmen Existenz am Kanal, folglich auf Seiten ihrer Tricks. Die Sympathien sind gegen Wesselbrunners Anspruch und gegen seinen Verrat. Sie geraten ins Schwanken, wenn der brave Friedrich ungefragt als Preis für die neue Unterkunft der Wesselbrunners entrichtet wird. Dieser Umschlag führt auf die Genregesetze und damit auf mein Thema, nämlich wie sie erfüllt und wie sie gebrochen werden und wie sie in ihrer Erfüllung gebrochen werden. Lustspielartig ist zunächst der pointierte Dialog, der viele Bonmots und Sentenzen aufweist, vor denen etliche einen sexuellen Beiklang haben. Ebenfalls ins Genre gehört die rasche Entwicklung der Handlung durch die schnelle Folge von einem Umschlag zum nächsten. Die Geistesgegenwart zumindest eines Teils des Personals und nicht zu vergessen die rasch und situationsgemäß improvisierten Verkleidungen, die jeder Glaubwürdigkeit entbehren und für das Publikum leicht zu durchschauen sind. Die Komödie lebt mehr noch als die Tragödie davon, dass die Zuschauer mehr wissen als die Figuren auf der Bühne. Und verabredungsgemäß muss sich der Lustspieldichter weniger Mühe geben, die Verkennungen glaubwürdig zu gestalten, als dies der Trauerspieldichter tut. Eine sprechende Riesen-Bisamaus im Wagnerschen Fafner-Kostüm muss nicht überzeugend wirken, um Wesselbrunner zu überzeugen. Das Genre wird endlich im oberflächlich betrachtet glücklichen Ende erfüllt, das zu einem neuen Zusammenleben führt. Damit ist die Geschichte des Genres zitiert und auch sein Realitätsbezug. Kämpfe innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft vorzuführen und mittels unverkennbarer Verkleidungen das dem Publikum wohlbekannte Spiel von Sein und Schein zu repräsentieren, das es zumindest in weniger schamlosen Verhältnissen vor 25 Jahren noch gab. Wie die Genre-Regeln in dieser Hinsicht realistisch sind, so ist es auch ihre Durchbrechung. Jedem heutigen Zuschauer kommt Lorchs Vertrauen idiotisch vor, mit dem er auf Wesselbrunners Ehrenwort das Verkleidungsspiel aufdeckt, bevor er seinen Gewinn juristisch gesichert weiß. Wer, wie Lorch, im Idylle gelebt hat, der kennt nicht die Logik des kapitalistischen Existenzkampfs, der von seiner Bank bedrohte Wesselbrunner natürlich folgen muss. Die Missachtung der Systemlogik bleibt nur deshalb folgenlos, weil sich das ökonomische System schon zuvor durchgesetzt hat und Wesselbrunner ohne Grundlage operiert. Dennoch siegt nicht das Arglose. Im tradierten Lustspiel gibt es am Ende mindestens ein Liebespaar, das sich am Ende findet, besser noch zwei. Hier irritiert das Liebespaar gleich zu Beginn, nicht nur insofern es sich der Genre-Tradition entgegen um zwei Männer handelt, vor allem müssen sich die Liebenden nicht finden, sondern sie haben sich bereits gefunden und haben sich in hierarchischen Verhältnissen eingerichtet. Der Kunsthandwerker Lorch kommandiert den Busfahrer Kasprig herum. Es ist also kein Wunder, wenn Kasprig vom Dachzimmer aus sehnsüchtig die Kanalschiffer beobachtet und auch schon früh den kleinen Friedrich, Zitat, lecker und zum Anbeißen findet. Doch wie gesagt, ist es am Ende Lorch, nunmehr beglaubigter Erbe der Kanalvilla, insofern Besitzer, der die Miete kassiert. Aufgrund der Zusicherung, Friedrich sei ein stiller und geduldiger Knabe und halte, Zitat, still wie ein Lämmchen, lässt er die Verwandtschaft einziehen. Statt Liebesglück hat sich eine neue, auf Ausbeutung beruhende Beziehungsordnung etabliert. Damit hat, zwar mit Lorch als Nutznießer, aber das Prinzip Wesselbrunners triumphiert, und zwar unter dem Schein der Fürsorge. Dies also als Beispiel dafür, wie ein Genre durch Parodie seinen Realismus erweist. Und das war der einfache Fall. Die Verkleidungskomödie verhandelte die Kämpfe des Bürgertums in gleichermaßen maskierter wie durchschaubarer Form. Und Haxens Anverwandlung von 1991 war ein reflektierter Realismus. Ich komme zum komplizierteren Fall, dem Trauerspiel. Mein Beispiel ist Friedrich Schillers Drama Maria Stuart von 1799, nur 1800. Es handelt sich, die Braut von Messina als Experiment über den Gebrauch des Chores einmal beiseite gelassen, um jenes Stück Schillers, das seine Hinwendung zur Klassik formal und inhaltlich am konsequentesten vermittelt. Anders als beim Wilhelm Tell sind die Handlungsstränge kausal und nicht nur motivisch aufeinander bezogen. Anders als in der Wallenstein-Trilogie ist der Verlauf auf einen Abend verknappt. Anders als in der Jungfrau von Orléans kommt Schiller ohne romantisierende Wundereffekte aus. Man kann aus heutiger Sicht streiten, inwieweit das Drama realistisch einen Gesamtzusammenhang erhält. Es gibt mehrere inhaltliche Schichten. Auf der ersten und von heute aus gesehen unproblematischsten entwickelt Schiller den politischen Gegensatz zweier Königinnen. Elisabeth I. als protestantische Königin von England ist die tatsächliche Machthaberin, mit klugen adligen Beratern ausgestattet und zunächst vom Volk unterstützt. Die Position Maria Stuarts wird schon in der Eingangsszene als schwach gezeigt. Seit Jahren schon Gefangene ist sie fast ohne Gefolgschaft und gerade in ein karges Zimmer im Schloss Fotheringhay verlegt. Ihre verbliebenen Habseligkeiten werden durchsucht und bald erfährt man, dass ein Gericht von Percy bereits des Hochverrats schuldig gesprochen hat. Dennoch erhob sie als Katholikin den Anspruch, nicht nur Königin von Schottland zu sein, sondern auch von England. Dieser Anspruch wird nicht allein vom Papst unterstützt, sondern teils offen und teils verdeckt auch vom katholischen Frankreich. Immer wieder werden Agenten entsandt, die Maria Stuart befreien, das heißt auch als Gegenkönigin etablieren sollen. Elisabeth muss also die Konkurrentin, so schwach diese gegenwärtig auch scheint, vernichten. Die muss dies allerdings tun, ohne sich gegenüber dem Volk als skrupellos zu erweisen. Ein Gutteil des Dramas handelt davon, wie Elisabeth eine Hinrichtung arrangieren kann, ohne als die Mörderin dazustehen. Diese politische Ebene behandelt also die Frage, wie kann eine Herrscherin den Notwendigkeiten ihres Jobs Genüge tun und gleichzeitig moralisch makellos erscheinen. Als zweite Schicht werden jedoch tatsächlich moralische Diskussionen geführt. Das betrifft nicht nur die Frage, ob Maria Stuart einen fairen Prozess bekommen hat oder nicht und ob sie auf den katholischen Verschwörungen wusste und ob sie diese Verschwörungen gebilligt hat. Die Diskussionen berühren vielmehr die Verbindung von Moral und Sinnlichkeit, insofern Schiller eine Mehrzahl von Liebes- und Ehehandlungen mit den politischen Streitigkeiten verknüpft. Graf Leicester, lange Zeit Elisabeths Favorit, geht heimlich zu Maria Stuarts Partei über, als Elisabeth eine Vernunftheirat mit dem Herzog von Anjou, dem Bruder des französischen Königs, plant und dadurch Leicesters Machtstellung am Hof gefährdet ist. Mortimer, heimlich katholischer Agent zur Befreiung Marias, verliebt sich fanatisch in sie und kämpft zuletzt aus sinnlicher Faszination statt für politische Ziele. Die komplizierteste Moralökonomie aber betrifft die Titelheldin selbst. In der Vorgeschichte sündig geworden, jedenfalls nach den von Schiller für selbstverständlich gehaltenen Maßstäben, strebt sie nun nach Reinheit. Das geht nicht nur so weit, dass sie die Rettung durch Mortimer ablehnt, nachdem sie dessen verwerfliche Motive erkannt hat. Sie akzeptiert sogar die Todesstrafe, die sie im Schlussakt trifft. Schiller zeigt, und Maria Stuart weiß, dass das Urteil juristisch auf einer Manipulation beruht. Dennoch erkennt die Delinquentin das Geschehen als gerecht an, nämlich weil sie es als Sühne für ihre frühere Zügellosigkeit begreift. Das hängt auf einer dritten Ebene mit dem Frauenbild in diesem Drama zusammen. Schiller kennt zweierlei Verfehlungen. Die eine besteht im unmoralischen Genuss, das ist die Schuld Maria Stuarts in der Vorgeschichte, und diese Schuld wird, wie gesagt, in einem Akt poetischer Gerechtigkeit gesühnt. Die zweite Verfehlung ist die der Elisabeth. Von Schiller als jungfräulich dargestellt, genügt sie nicht der Pflicht, als Frau eines Mannes dem Gemahl Kinder zu gebären. Gegenüber einer möglichen Eheschließung mit Frankreich erscheint sie als zögerlich, voller Angst, ihre Position als Königin zu verlieren und als gewöhnliche Mutter in einer konventionellen Ehe zu enden. Dieses Zögern ist im Drama ihr vorherrschender Charakterzug. Auch was die Hinrichtung Maria Stuarts betrifft, legt sie sich nie fest, sondern überlässt ihren Untergebenen die Interpretation, wie verbindlich der Befehl ist. Eine Qualität des Dramas liegt in der Ungewissheit, was von Marias unklaren Anordnungen ihrem Schwanken geschuldet ist und was Kalkül ist, um notfalls Verantwortung wegschieben zu können. Weil am Ende sagt sie dann auch, ich habe es ja nicht direkt befohlen, ich habe nicht gesagt, du sollst den Befehl weiterleiten, also ich bin nicht verantwortlich für diese Hinrichtung Maria Stuarts. Klar ist jedenfalls, dass sie am Ende politisch die Gewinnerin ist, persönlich aber die Verliererin. Die Hinrichtung Maria Stuarts erscheint dank der Haltung der Verurteilten als persönlicher Triumph. Sogar der charakterlich schwache Intrigant Leicester begreift, wie unendlich überlegen die würdige Todeskandidatin gemessen an der politischen Siegerin ist. Elisabeth dagegen wird nicht nur von dem besten und aufrechtesten ihrer Berater verlassen, der gesagt hat, nein, diese Hinrichtung darf nicht passieren. Sie erhält außerdem die Nachricht, dass ihr geliebter Leicester sich gerade in feindliche Frankreich absetzt. Der Preis, den die Königin für ihre Selbstbehauptung zu zahlen hat, die ihrem Geschlecht nicht entspricht, sind Einsamkeit und jungfräuliche Verfehlung ihres Daseinszwecks. Man kann nun wohlwollend dieses Ende als Zeichen dafür ansehen, dass politische Konsequenz persönlich etwas kostet. Man kann ideologiekritisch die Reduzierung der Frauenfiguren anprangern, nämlich auf die sexuelle Alternative von sinnlichem Verderben an einerseits, die es zu überwinden gilt, und jungfräuliche Verdorrung andererseits die ewige Bekümmerung bedeute. Klar ist aber, dass Schiller auf einen Gesamtzusammenhang zielt, wobei die moralischen Diskussionen der Handelnden keinen behaupteten Ist-Zustand abbilden, sondern seine mangelhaften Gegenwart mögliche Sichtweisen als Orientierungspunkt präsentieren sollen. Maria Stuart ist in diesem Sinne ein realistisches Drama, auch wenn wir heute Zusammenhänge anders sehen würden. So, bis hier habe ich aber nur den auf der Inhaltsebene für meine Darlegungen nötigen Stoff geliefert, nicht aber den Realismus des Genres belegt. Diesen möchte ich in 4 Punkten zusammenfassen und diese 4 Punkte bilden ihrerseits einen Zusammenhang. Den ersten möchte ich mit dem Eingeständnis einer Unterschätzung beginnen, nämlich als ich als Student Aristoteles las, die Poetik, und mich an dem Satz störte, ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat. Da dachte ich, welche Trivialität muss ich hier lesen? Was soll denn das sonst sein? Inzwischen habe ich sehr viel auf der Theaterbühne gesehen, was diesem Satz nicht entspricht, und habe begriffen, wie wichtig das ist, das noch einmal zu betonen und allen Leuten möglichst deutlich vorzukauen. Schiller dagegen, im Gegensatz zu vielen der heutigen Produktionen, gibt zwar im Dialog Vorgeschichte, doch umfasst sein Trauerspiel die Spanne zwischen dem Schuldspruch gegen Maria Stuart und den unmittelbaren Folgen ihrer Hinrichtung. Das heißt also erstens, aus den vielfältigen Erscheinungen, die sich in der Welt finden, lassen sich sinnvoll einzelne Einheiten abgrenzen, und die Dramengestalt entspricht dieser Erkenntnis. Diese Einheiten wiederum stehen nicht nur für sich selbst, sondern für ein gesellschaftliches Ganzes. Zweitens nämlich sind die Aktionen des Trauerspiels durch ein Verhältnis von Ursache und Wirkung bestimmt. Dabei bedient sich Schiller einer Intrigendramaturgie. Deshalb weiß das Publikum stets mehr als die Handelnden, und manche der Handelnden wissen zeitweilig mehr als andere. Es gibt zielgerichtete Aktionen und improvisierte, wobei die Abgrenzung nicht in jedem Fall klar ist. Dies zeigt Schillers klaren Blick auf die Bedingungen politischen Handelns. Klar ist aber in jedem Fall, dass das Handeln Folgen hat, und zwar sowohl beabsichtigte als auch nicht beabsichtigte. Schiller zeigt also, zweiter Punkt, eine Totalität des Zusammenhangs, in der das Zufällige und das Improvisierte in das Ganze eingeht. Dieser Zusammenhang ist drittens einer des Konflikts. Grundlegend für das Drama ist das Gegeneinander von Elisabeth und Maria Stuart, das objektiv nicht zu versöhnen geht, auch wenn die beiden Protagonistinnen individuell diese Konsequenz zunächst noch nicht wollen. Es ist das Genre Trauerspiel, das die Handlung der einen Partei und die Gegenhandlung der anderen Partei in Gang setzt. Dabei gibt es auf beiden Seiten eine Mehrzahl von Helferfiguren, die teils eskalierend wirken und teils deeskalierend. Am Ende ändern beide nichts. Man kann an den Gegensatz von Kapital und Arbeit denken, den Schiller noch nicht kennen konnte. Es gibt immer wieder die Gutwilligen, die Kompromisse vorschlagen und am Ende doch blamiert werden. Der Dichter Schiller kam zur Klassik, weil ihn die politischen Notwendigkeiten der Französischen Revolution als allzu brutal abstießen und er darum ein Erziehungsprogramm zur Humanität suchte. Als Klassiker entwickelte er aber eine Dramenform, die die Hinrichtung als politisch notwendig zeigte. Im Trauerspiel, wie er es verstand, muss alles motiviert sein, also zeigte er, wie Maria Stuart unschuldig im Sinne der Anklage dennoch sterben muss. Das Notwendige anstelle des individuell Gewünschten, das wäre eine Vereinseitigung, die Schiller so nicht vertreten hätte. Seine eigene Tragödientheorie, niedergelegt 1791-92 in Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen und Über die tragische Kunst, hatte einen anderen Ausgangspunkt. Sie war noch wirkungsästhetisch auf das Publikum ausgerichtet. Die Praxis in Maria Stuart, geleitet vom Trauerspielgenre, nahm jedoch vorweg, was Hegel in den später gehaltenen Vorlesungen zur Ästhetik anhand der Antigone des Sophokles entwickelt hat, wie in einem tragischen Konflikt beide Seiten in schuldhafter Vereinzelung nur einen Aspekt vertreten und im beiderseitigen Untergang doch das Höhere schaffen. Das Trauerspiel damit ist viertens realistisch, weil es eine Gattung ist, die im moralisch gerechtfertigten Untergang des Einzelnen den Fortschritt des Ganzen zeigt. Man kann das Prinzip auf heutige politische Kämpfe anwenden, wird es nicht stets passend finden und doch viel dabei lernen, insofern es dazu zwingt, einen Schritt Distanz zu nehmen und erst dann wieder Partei zu ergreifen. Was ich damit sagen will, es ist nicht das scheinbar unmittelbare, das lebensnahe Detail, das Realität erschließt, sondern die bewusst gehandhabte Dramenform. Vielen Dank. Und zwar wäre dann die Wissenschaft auch wichtig, um sozusagen diese kausalen Zusammenhänge zu legitimieren. Wenn man sagt, die Realität ist quasi verstehbar, ne? Und aufgrund dessen kann der Dramatiker, die Dramatikerin, also mit Hilfe dieses Verstehens eine fiktionale Handlung werfen, die dem entspricht. Also das wäre jetzt mit Brecht gedacht, so, dass die Wissenschaft einen Teil ihrer Kunst oder eine Funktion für die Kunst haben muss, oder ist das dann auch einfach Evidenz und Alltagswissen, oder wo nimmt man das dann her, jetzt, wenn man es theoretisieren müsste? Es wird in der Praxis sicherlich verschiedene Wege geben, zu Erkenntnissen zu kommen. Kunst und Wissenschaft sind grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist möglich, dass Wissenschaftler, die in ihrem Leben kein Drama gelesen haben oder gesehen haben, dennoch brauchbare Zusammenhänge der Welt erkennen. Es ist möglich, dass ein Dramatiker, der sich überhaupt nicht für Gesellschaftstheorie interessiert und keinerlei Wissenschaft zur Kenntnis nimmt, einfach durch aufmerksame Beobachtung der Realität und indem er Sachen diese einzelnen Momente in eine Handlung konsequent einfügt, Erkenntnisse formt, die er selbst gar nicht hat und die er auch weder fertig ist mit dem Drama noch gar nicht hat, die aber trotzdem drinstehen. Ich würde vermutlich dem Dramenautor trotzdem empfehlen, die Wissenschaft seiner Zeit zur Kenntnis zu nehmen. Das kann ihm natürlich nicht schaden. Sie haben an mehreren Stellen gesagt, dass Sie gerade auch am Anfang, dass die Regeln der Dramenform nicht so stark begriffen werden sollen, wie Sie das am Anfang ein bisschen angedeutet hatten. Jetzt haben Sie aber mit Schiller und Hax, den beiden Beispielen, diese vier Kategorien, so wie ich das jetzt nenne, diese vier Regeln meinetwegen, dargestellt. Und da würde ich sagen, dass gerade dadurch, dass Sie das an zwei verschiedenen historischen Punkten machen, und ich habe auch, dass jetzt diese Regeln, die wir jetzt aufgestellt haben, gar nicht so großartig veränderbar sind, sondern eher der historische Inhalt, also wie man diese Kategorien erfüllt. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Und da wollte ich fragen, ob Sie das richtig verstanden haben. Also was klar ist, was auf der einen Seite klar ist, da haben Sie mich ganz richtig verstanden, ist, dass der historische Inhalt wandelbar ist. Dass etwa eine moralisch-politische Totalität von Schiller anders gesehen wird, und zwar auch zeitlich und individuell bedingt anders gesehen wird, sondern auch durch die zeitbedingten Diskurse anders gesehen wird, als das bei Hax der Fall ist. Was aber auch der Fall ist, und zwar auch innerhalb der Entwicklung eines Genres, ohne dass etwas Neues dazukommt, ist, dass neue Varianten ausprobiert werden, dass vielleicht auch, also ich habe versucht, ein Beispiel auch so auszuführen, dass das deutlich wird in diesem Prolog vor dem Hax. Das ist ja etwas, was überhaupt nicht regelgerecht ist, dass man nicht die Vorgeschichte auch wiederum im Gespräch entwickelt oder im analytischen Theater durch Aufdeckung im Dialog und in der Handlung, sondern dass man einfach vorher erzählt, das und das ist passiert und das ist der Punkt, an dem wir sind. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, innerhalb des bestehenden Variationen anzubringen, und Änderungen irgendwann addieren sich und werden natürlich auch von späteren Autoren zur Kenntnis genommen und führen zu einer Weiterentwicklung des Genres. Die Frage ist, natürlich gibt es auch das Moment von technischen Veränderungen, auch Veränderungen im Bühnenraum, der Beleuchtung oder so, werden neue Möglichkeiten für das Drama bieten. Ja, ich meine jetzt auch speziell die Regeln, die Sie als Veränderer dargestellt haben. Was Sie jetzt zum Schluss gemacht haben, was Sie auch sagen wollten mit dem Umgang von Hax mit dem Lustspiel, das sind sicherlich ja andere Verwendungen, die man mit dem Lustspiel betreiben kann, die halt im Format ausgestaltet, während des Formats gespielt. Aber trotzdem sind doch diese vier Kategorien jetzt vom Schluss von ihm trotzdem da genauso drauf anwenden. So könnte also als Einheit, was über Aristoteles geführt haben, Ursache, Wirkung, der Konflikt, moralischer Untergang des Einzelnen, dem Fortschritt des Allgemeinen andeutet, das sind ja Sachen, die Sie jetzt bei Schiller ausgearbeitet haben, aber hier als Kategorien auch, als Namenkategorien auch auf Wachstum. Ja. Ich denke auch, dass diese Grundkategorien oder das ist historisch relativ unwandelbar. Und das haben wir jetzt 2500 Jahre. Und wenn wir es irgendwann nicht mehr haben, dann haben wir irgendwas anderes. Das können wir vielleicht mit einem anderen Namen belegen. Aber es hat sich vom Ursprung so weit entfernt, dass es besser nicht unter dem gleichen Begriff gefasst wird. Aber wie es im Detail ausgefallen wird, ob man wirklich nun die Handlung an einem Ort konzentrieren muss innerhalb von 24 Stunden, wie zum Teil verlangt, oder ob man jetzt dieser Freitags- und Pyramidenform des Aufbaus folgen muss oder nicht, das ist alles historisch wandelbar und das hat sich auch historisch stark gewandelt, also die Form im Detail.